Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Science Fiction, Krimi, Karneval. Im folgenden Hörspiel ist alles drin. Dazu hat es noch den schönen Effekt, dass wir, die wir die kleinen Gemeinheiten lieben, damit den wild gewordenen Jecken heute kräftig ins Bier spucken können. Allen, die das launige Making-of-Gespräch zum Hörspiel vorige Woche verpasst und es auch noch nicht im Internet nachgehört haben, haben die Macher, die mitwirkenden Holger Schulz und Alexandra Dittmann sowie der Autor Jochen Langner, noch einen Gruß dagelassen. Für mich ist auch wichtig, dass es gerade die Karnevalsjecken hören. Karneval ist eine politische Veranstaltung. Und es wird aufs Korn genommen, es wird gelacht, es wird getobt. Und genauso lachen und toben wir in unserem Stück Alaaf. Und wir freuen uns, wenn ihr zuschaltet. Ich finde es toll, wenn ein politisches Nachdenken über dieses vielleicht auch skurrile Stück einsetzt. Das fände ich ganz toll. Holger. Ich fände es total super, wenn während der Versendung des Stücks beim Deutschlandfunk ein paar Hörerinnen und Hörer anrufen und sagen, hey, wir sind in Köln auf dem Altermarkt und hier ist gerade eine Katastrophe passiert. Die Zombies sind unterwegs und die halten das wirklich für echt wie damals beim Orson Welles War of the Worlds. Das fände ich total super. Recke deine Hand aus mit deinem Stabe über die Ströme, Kanäle und Sümpfe und lass Frösche über Ägypten ankommen, die Schelsig, Düsseldorf und den Rest der Welt. Stockhausen, der sagte über 9-11, das wäre das größte Kunstwerk irgendwie der Menschheit. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist, was hier passiert ist, ist total super, aber es bringt halt Menschen an ihre Grenzen und dass sie in den Abgrund sehen und reingucken und auch sehen, dass der Abgrund zurückschaut. Na dann. Alaaf, ein Hörspiel von Jochen Langner und Ralf Hamann. Endlich ist der Tag da! Überall komplett Chaos. Hieronymus Bosch. Der Straßenkarneval hat seinen Höhepunkt erreicht. Ich verstehe immer noch nicht, wie das passieren konnte. Dass das wie so ein Virus ist und dass das eben am Bier gelegen hat. Und dieser ganze Virus ist ja auch zu einer guten Zeit gekommen. Die Behörden sprechen von einem terroristischen Anschlag. Wir wollen keine Panik machen. Hauptverdächtiger ist Tom Häuser. You have the possibility to leave a message on this machine. Warum sind Sie nicht zu erreichen? Sie können sich nicht vorstellen, was hier los ist. Die Leute, die das kalt getrunken haben, drehen total durch. Was ist denn da drin, verdammte Scheiße? Und ich erreiche sie nicht. Wir haben totale Scheiße gebaut. Ein Köller Alaaf, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Rheinischen Rundfunk in Köln. Wir freuen uns, dass Sie sich zugeschaltet haben hier bei Vis-a-vis. Es moderieren für Sie heute an diesem wunderschönen Rosenmontag live aus dem Studio Anja Herden und Heinz Herber. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begleiten Sie die nächsten Stunden durch den Rosenmontagszug hier in Köln. Und dann bin ich unten in diesem scheiß Trubel. Eigentlich wollte ich nur Tunnelblick durch die ganze Scheiße durch. Und irgendwas kam mir komisch vor, ich weiß nicht, jedenfalls schaue ich zum Hotel Exquisit hoch. Es ist aber irgendwie Totenstille da oben und die glotzen alle runter. Ich sah nur irgendwie, weißt du, die oberen 10.000 schauen zu, wie sich das Volk langsam zerfleischt. Ich bin am Media-Dings da vorbei, die Scheiben waren eingeschlagen, die Leute trugen alles raus. Dann kommt mir entgegen SpongeBob mit einer Espressomaschine. Hier in Kölle wird geküsst. Manche Jecken nehmen es mit den Bützen allerdings allzu ernst. Wir haben gerade eine Meldung reinbekommen. Auf dem Altermarkt kam es zu Ausschreitungen. Anja, was hat es damit auf sich? Ja, Heinz, wenn ich das richtig verstehe, kam es hier nicht zu einer Bützerei, sondern zu einer Beißerei. Sie haben richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Beißerei auf dem Altermarkt. Wir schalten mal live zu unserem Außenreporter Bruno Vinzen vor Ort. Bruno, was ist passiert? Ja, hallo vis-à-vis, hallo liebe Radiojecken und ein Köller-Ala vom Altermarkt. Die Lage hat sich wieder entspannt, die Stimmung ist super. Ich stehe direkt am Ort des Geschehens, am Kaltbierstand der nimmermüden Hello Alav-Initiative in der Nähe der Severinsbrücke. Die letzten Krankenwagen sind weg. Mitglieder von Hello Alav, für alle Unkundigen eine Art, ja, Jecke-Friedensbewegung gegen den, wie sie sagen, obergärigen Bier- und Kulturkrieg zwischen den Rheinschwestern Düsseldorf und Köln. Die Mitglieder von Hello Alav gerieten beim Fassanstrich ihres Satzungsgetränks extrem aneinander. Das Kaltbier, ein Gemisch aus Kölsch und Alt, es soll schmecken. Ich selbst habe es noch nicht probiert, hatte wohl doch eher spaltende Wirkung. Genaueres über die Streitursachen ist noch nicht bekannt. Es wird noch ermittelt, ob die Gegenbewegung pro Alav in die Vorfälle verwickelt war. Es gab einige Verletzte, aber nichts Lebensbedrohliches. Ja, hier fliegen die Kamelle, die Sonne scheint. Ich mische mich mal unter das Jeckenvolk. Entschuldigen Sie, Köller Alav, was halten Sie denn vom Kalb? Bruno? Hallo? Bruno? Ja. Weg ist er. Liebe Radiojecken, scheinbar eine vorübergehende Störung in der Übertragung. Wir versuchen es einfach nochmal nach den Nachrichten. Anja. Heinz. Ja. Und das Ganze gemischt mit Leuten, die lachen, kakeelen, rumfeiern, grölen, kotzend, lachend. Dazwischen stehen die ganzen Besoffenen, haben überhaupt nicht gemerkt, was da abgeht. Die dachten, die Party steigt immer noch. Aber in Wirklichkeit waren sich da alle am Zerfleischen. Ich habe einen gesehen, der hat einen an der Hauswand zerrieben mit dem Gesicht. Wie wir von der Polizei erfahren haben, ist die Panikursache... Anscheinend hat hier jemand besonders eilig ins Studio zu kommen. Die Panikursache noch nicht bekannt. Die Polizei empfiehlt das Haus nicht zu verlassen. Das Haus auf keinen Fall zu verlassen, bis... Raus, raus hier. Raus aus dem Gotteshaus. Der Dom wurde zu einer Art Bürgerhaus, der alle Bürger, egal wo sie herkamen, egal wer sie waren, in sich aufgenommen und beschützt hat, so pathetisch das klingt. Bei allem Chaos, bei aller Panik gab es eine Art Geist, den man eigentlich hätte bewahren müssen. Als die Hohenzollernbrücke gefallen war, wusste ich, das ist das Zeichen. Plötzlich hörten wir, wie Panzer auffuhren, Ketten. Wir hörten Schüsse fielen. Und wir waren eingeschlossen. Keiner konnte raus, keiner konnte rein. Raus, raus aus dem Gotteshaus. Ja, man könnte sagen, ich suche da jetzt nur einen Schuldigen oder so. Aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Man muss sich das vorstellen, ja, ein Ameisenhaufen voller wild durcheinander schreiender Leute. Und ein Mann, ein einziger Mann von allen, von weiß nicht wie viel hundert wir in dem Dom waren. Ein unglaubliches Tohuwabohu, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist Krieg. Und ein Mann sitzt da total relaxed und schaut sich das an und lächelt. Und er lächelt nicht so, weil er es irgendwie geil findet, dass alle Leute durcheinander rennen. Ja, vielleicht auch das. Aber der lächelt so wie jemand, der weiß, ich habe in die Torte geschissen und gleich wird das jemand fressen. Und Tom Häuser ist auch raus aus dem Dom. Mit seinen Jüngern ist er zwar raus, aber er ist hier irgendwie mitten unter den Infizierten, den anderen, den Kaltgemachten. Er sitzt da und macht seine Geschäfte. Der ist echt ein Teufel. Die allerletzte Ratte. Das ist Tom Häuser. Brecher! Ah! Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns nach einer kurzen Unterbrechung. Ah! Heinz, beruhig dich. Wir sind Heinz Herber und Anja Herden. Wer immer uns hört, bitte bleiben Sie bei uns. Ich würde an Tom Häuser appellieren, was wir ihm, glaube ich, alle immer eindringlich klar machen müssen, das ist hier kein Spiel. Das sind Menschen, um die es geht. Die ganze Menschheit blickt auf uns und wir sind mittendrin. wie eine Talkshow. Hier ist der Rheinische Rundfunk, die Nachrichten. Köln. Beim diesjährigen Gedenken an die Opfer des sogenannten Kaltanschlages vor einem Jahr sind die Sicherheitsbestimmungen des Ausnahmezustands für die Zeit der Gedenkfeier im Bereich der Notunterkünfte der Rheinarena gelockert worden. Zu den Feierlichkeiten werden Vertreter der Bundesregierung, im Besonderen des Superministeriums für innere Sicherheit und Verbraucherschutz, erwartet. Die Kölner Innenstadt bleibt auch ein Jahr nach der Katastrophe auf unbestimmte Zeit abgeriegelt. Das Ende des Abtransports der Infizierten aus der Quarantänezone ist aufgrund des hohen Infektionsrisikos und der Aggressivität der Betroffenen, den sogenannten anderen, noch nicht in Sicht. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Kaltbier der Helau-Alaaf-Bewegung durch einen hochansteckenden Virus verseucht wurde, dem 144.000 Menschen zum Opfer fielen. Hinter der Katastrophe wird weiterhin ein terroristischer Anschlag vermutet. Als Hauptverdächtiger gilt Tom Häuser, der sich nach jetzigem Ermittlungsstand in der Quarantänezone aufhalten soll. Das Wetter? Ja, also, ich heiße Inge. Ich bin 48 Jahre alt. Ich, wie der Kölner sagt, schäl sick. Ich gucke rüber auf das andere Ufer und da drüben, das ist meine Wohnung. Unsere Wohnung gewesen. Ja, da bin ich fast seit einem Jahr nicht gewesen. Mein Name ist Andrea Kontermann, ich bin Pressesprecherin im Bundessuperministerium. Für mich war dieser Rosenmontag anfangs, wie gesagt, ein ganz normaler Rosenmontagsfeiertag mit viel Freude. Welches Ausmaß das alles annehmen würde, das habe ich nicht geahnt. Nee. Normalerweise feiern wir immer Karneval, da gibt es nichts. Also mein Mann und ich, wir haben uns im Karneval auch kennengelernt. Ob wir hier Karneval feiern, ist eine krasse Frage. Hier in der Zone. Ich habe gehört, dass die Leute auf der anderen Seite des Zauns dieses Fest immer noch begehen. Ich finde, dass es ein sehr zynischer Ansatz ist. Ja, fängst du an? Fang ich an? Ja, mach du. Ich bin der Paul. Paul nennt man mich. Mein Alter wollte das wissen, 58 Jahre alt. Ich sehe zu, dass ich hier ein bisschen Business mache, ein bisschen Arbeit mache. Ich glaube, dass ich auch sehr viel Gutes tue für die Leute drüben, für die Leute auf der anderen Seite. Also ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, oder wir, so ein bisschen Mittler und Vermittler. Ja, also ich bin Martin und ihr seid in meiner Zone. Und als wir abgeriegelt hatten und es trotzdem immer mehr Betroffene gab, da war klar, es muss irgendetwas geben, was die Menschen immer weiter infiziert und bis heute infiziert. Ich weiß auch nicht, letztes Jahr, das Jahr davor war ein hartes Jahr gewesen. Wir hatten uns gesagt, komm, wir fahren einfach eine Woche, fliegen eine Woche in die Sonne und sind auf die Kanaren geflogen und haben insofern erst gar nicht mitgekriegt, was hier los ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Radio schon gehört, wie die anfingen, darüber zu reden, dass alles eins so kesselt. Ich habe gewusst, ich bleibe hier. Ich hatte vorher keine Chance, jetzt hatte ich eine Chance, weil ich wusste, du machst daraus ein Riesengeschäft. Und dann kamen wir hier an und man hat uns da schon gar nicht mehr auf unsere Rheinseite, also eben auf die, rübergelassen. Wir sind schon gar nicht mehr rübergekommen. Das heißt, wir hatten ein paar Sommersachen im Koffer. Ansonsten für den Winter das, was wir am Leib hatten, sonst nichts. Letzten Endes ist doch alles Krieg. Freiheit statt Infektion. Ja, das sind nämlich die Beschlüsse des Kalker Parteitages der Bürgerbewegung Pro Alaaf. Schutz der einheimischen Bevölkerung ist keine Diskriminierung von Infizierten. Das wird nämlich immer total falsch verstanden. Innere Sicherheit in ganz NRW. Polizei und Militär stärken. Bürgerschutz vor Infiziertenschutz. Aberkennung der Bürgerrechte für Infizierte. Weil wir müssen hart durchgreifen. Micha Krause von Pro Alaaf, das Das ist ein politischer Rattenfänger, der betreibt sein Tagesgeschäft, der ist auf Wählerfang. Genau wie Nadja Hero von Hello I Love, die bedient einfach nur ihr politisches Klientel. Die Meldepflicht für alle Infizierten finde ich persönlich total daneben. Und auch wir als Gruppierung unterstützen dies überhaupt nicht. Wir müssen langsam einfach begreifen, dass das, was sie tun, nicht human ist. Und das Problem verschwindet ja nicht, indem wir die Menschen wegsperren. Hier, bitte. Geh. Nein. Shh. Mensch, das ist Schluss. Ich komme gleich wieder. Ich besorge was zu essen, okay? Alles wird gut. Ja, hallo. Ich brauche Fleisch. Ich brauche viel Fleisch. Ja, na klar, natürlich. Erst die Kohle, dann die Ware. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Okay, wir kriegen das hin. Alles klar. Okay. Scheiße. Es hätte eine super Vereinigung geben können zwischen in einer schwierigen Zeit zwischen Köln und Düsseldorf. Und wenn die beiden Städte sich zusammengetan hätten in Frieden und Toleranz, hätte es eine riesen Schlagkraft gehabt. Und auf einmal ist dieser Virus da. Anna Trägekötter, leitende Ingenieurin der Kölner Wasserwerke, äußert sich zu den Ursachen des Kaltanschlages. Wer hätte ein Interesse daran, so einen vereinigten Rheinkarneval zu verhindern? Hat da irgendjemand einen Vorteil von, um mal gegenzufragen? Also meine erste Frage an Tom Häuser wäre eigentlich, was damals passiert ist und ja, was war eigentlich sein Ziel? Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand so eine Katastrophe verursachen möchte. Also da hat schon einer rumgepanscht. Ne? Ich meine, da kommt man auf die Idee, zwei scheiß Biersorten zusammenmischen und denkt sich dabei, es käme was Tolles bei raus. Unfassbar. Wir wussten, okay, das Bier wird scheiße schmecken, denen wird es überhaupt nicht gefallen und genau das sollte passieren. Ich verderb den anderen die Party, dachte ich. Aber er, der wusste das ganz genau. Aber fragt euch mal, wollt ihr, dass es aufhört? Eigentlich, ey, euch geht's doch gut. Ihr könnt alle davon profitieren. Tja, gut, ja. Ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Aber ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Wir suchen Tom Häuser, weil wir Informationen von ihm haben möchten. Wir suchen Tom Häuser, weil wir glauben, dass er uns behilflich sein kann bei der Suche nach dem Ausgangsvirus. Wartet ihr auf uns? Ja? Da. Alles klar. Ja, Name? Ja? Ich hab keine Namen. Dann nehmen wir euch Name. Lolek und Bolek. Lolek? Bolek? Lolek und Bolek. Ja, das ist okay. Aus Bolek. Was riecht denn da? Reicht mir nicht, reicht mir so eine Scheiße zu. Meine Freundin noch lieber. Liebe ist so. Also am meisten vermisse ich sie auch irgendwie. So wie sie war und. Ich meine. Vielleicht ist sie ja noch da, aber. So der Mensch. Der Mensch ist weg. Der Mensch ist einfach. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Sorge und Ängste der Menschen sehr, sehr groß ist. Wir müssen den Menschen erklären, was wir tun, und zwar ganz genau erklären. Wir müssen transparent sein, damit sie nicht noch mehr Angst bekommen. Denn eins ist klar, wir wollen helfen. Vorsichtig. Gut. Okay. Jetzt mach ich das Wasser an, okay? Mach das Wasser an. So. Nein, mach das an. Ich mach das an. Ist gut, du kennst das, Komm her. Ganz ruhig. Nicht schon wieder beißen, Scheiße! Nein, das ist gefährlich für mich, verstehst du, das ist gefährlich. Lass mich nicht beißen, Kerstin. Du darfst mich nie beißen, okay? Ja? Was? Ja, du brauchst Fleisch, ja klar. Ja, viel Fleisch, aber erst die Kohle, dann die Ware. Ich krieg's hin, kriegst du's hin? Ja, schön. Okay, wir sehen uns. Gut. Okay, wo waren wir? Ist gut. Ist gut. Gleich wird dir wieder wärmer, komm. Ich hol die Kette, warte. Ich muss dich. Komm her. Nein, es muss sein. Komm, du weißt es. Du weißt es. Du weißt es, komm. Die Behörden fahnden weiter nach dem mutmaßlichen Verursacher des Kaltanschlages, Tom Häuser. Häuser soll sich weiterhin in der Quarantänezone aufhalten. Der einzige Grund, warum ich hier lebe, ist die Sicherheit, die ich hier bekomme, die generiere ich selber. Ich bin selber für meine Sicherheit verantwortlich, das nimmt mir keiner ab. Ich brauche hier keine Krankenversicherung, ich brauche hier keine Meldung. Namen sind hier wie Schall und Rauch. Der Name, der am Klingelschild steht, ist schon lange hier nicht mehr die Person, die hier in dieser Wohnung lebt. Die Person gibt's nicht mehr. Das tut einfach unheimlich weh. Ich weiß nicht, sind da manchmal Leute in meiner Wohnung? Ich komme öfter hierher und gucke darüber und denke dann, ist da manchmal doch ein Licht? Ist da jemand drin? Hat sich jemand da Kerzen angezündet? Wer haust denn da? Wer macht da was? Wer macht da was in meinen Sachen? Wir hoffen natürlich, dass dort niemand haust. Belastbare Informationen haben wir auch zu diesem Thema leider nicht. Und die Bundesregierung wird auch alles tun, um das zu ändern, um da Abhilfe zu schaffen und ganz schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten. Es geht einfach um Energie. Wir beuten keinen Planeten aus oder wir beuten uns auch nicht aus hier in der Zone. Wir in der Zone, wir sind für diese Energie verantwortlich. Wir erzeugen diese Energie selber. Wir halten die Energie im Gleichgewicht. Fernab von irgendwelchen uns übergestülpten Begrifflichkeiten wie Basisdemokratie oder Petitionen, change.org. Nadja Hero, Aktivistin von Helau Allah, weist darauf hin. Wenn das, was da passiert, wahr ist, kann man das natürlich erstmal als positiv auffassen, weil da natürlich genau das umgesetzt wird, was wir eigentlich auch möchten, eine autarke Gesellschaft von Leuten, die sich selber organisieren. Dennoch sehe ich es als sehr, sehr kritisch an, dass man das versucht, in so einem Krisenherd aufzubauen. Aber ich sehe es nicht als Lösung an, inmitten einer Apokalypse eine neue Gesellschaft aufbauen zu wollen in dem Rahmen. Die Frage ist obsolet. Wir leben ganz sicher diese Utopie. Es ist keine Utopie, es ist unsere Realität. Wir haben es zu unserer Realität gemacht. Und darauf wollten wir ja eigentlich, oder ich auch nicht, darauf will ich eigentlich nicht hinaus. Ich will ja, dass die Schwachen mit einbezogen werden und auch geschützt werden, in einem geschützten Rahmen sich befinden. Ich hab's nicht erwischt! Das kann nicht sein! Lass es nicht erwischt sein! Gott verdammt mich! Nur durch solche Missstände können wir in der Zone leben. Wenn es diese Missstände nicht gäbe, würde die Zone und alles, was sie erreicht hat, sich auflösen. Komplett. Und innen drin, ja, was das innen drin ist, das ist wahrscheinlich ja, reiner Darwinismus. Schnelle Füße gegen hungrige Mäuler. Also. Ganz ruhig, Paul, ganz ruhig. Die beobachten uns, wir beobachten die. Die anderen, die Infizierten, die haben ihre Abläufe. Ihre alltäglichen. Wir haben unsere. Die haben ihre Bedürfnisse und wir haben unsere Bedürfnisse. Wir haben vielleicht noch keinen Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren, aber das wäre noch sehr lustig. Ja, wir müssen das machen. Diesen ganz, ganz, ganz, ganz lang. Okay. Jetzt den anderen Fuß, den anderen Fuß. Gut, gut, ja. Schön still halten. Gut. Das hast du doch früher mal so gemacht. Und dann gehen wir gleich runter in den Keller. Und dann kriegst du was zu essen, okay? Dass du das gut machst. Wenn du das gut machst, gut. Okay, nochmal. Sehr gut. Sehr schön. So schön gemacht. Micha Krause von Pro Alaf sieht eine massive Gefahr für die innere Sicherheit. Besonders die Zone im Kölner Stadtgebiet sind Schandflecken in unserer Gesellschaft, also keine Macht für die anderen. Und für gesetzlose Krisenprofiteure sowie Schmuggler und Schleuser der Häusergruppe, sondern Sicherheit für die einheimischen Bürger und das Verbot der Schwarzmärkte. Schaltet einfach jetzt heute mal Facebook ab. Es gibt keinen Kauf heute, bezahl nächste Woche. Twitter. Ab. Oder es gibt kein Geiz ist geil, es gibt kein Deutschland sucht den Superstar. Meinetwegen auch eure iPhones. Apps ab. Da spielt ja alles keine Rolle mehr und das ist sehr befreiend. Andrea Kontermann, Pressesprecherin des Bundessuperministeriums für Innere Sicherheit und Verbraucherschutz, weist darauf hin. Die Zone soll es auf gar keinen Fall auf Dauer geben. Wir haben ein ganz großes Interesse daran, den Originalzustand der Stadt wiederherzustellen. Sobald wir diese Krise überwunden haben und sobald das Virus so eingedämmt ist, dass es handelbar ist, dann soll in jedem Fall wieder der Originalzustand der Stadt wiederhergestellt werden. Also alles, was wir hier haben, alles, was du siehst, alles, was hier steht, alles, woraus wir trinken, ist das derzeitige Produkt des von mir in die Pipeline geschobene Handelsstruktur, die ich aufgebaut habe. Wir machen das, nicht Herr Häuser. Oder? Nee, der sitzt schön in seinem Wohnblock und wenn es dann da nicht mehr allzu sicher ist, dann sucht er sich den nächsten und lässt sich halt beschaffen, ne? Natürlich, das ist eine Dienstleistung. Das kann sein, dass das eine Dienstleistung ist. Ich denke, das ist eine Dienstleistung, ja, oder? Ja, natürlich. Wir haben ein Angebot, wir haben gewisse Produkte und es gibt eine Nachfrage. Man kommt mit diesen Leuten zusammen und dann macht man ein Geschäft mit denen. Du ahnst gar nicht, wie viel manchen Wärtern es auf der anderen Seite des Zauns wert ist, eine Schrankwand in seinem Schlafzimmer zu stehen zu haben, von der er sagen kann, das ist eine Schrankwand, die mal innerhalb der Zone gestanden hat. Dort sind Menschen getötet worden. Die haben in diesem Moment in diesen kleinen Schrankspiegel geblickt, als sie den letzten Atemzug getan haben. Das ist diese Schrankwand, die gesehen hat, wie eine vierköpfige Familie aufgefressen wurde. Das ist ein Faszinosum, dieser Handel. Das ist berauschend und das deckt menschliche Abgründe auf. Puh. Also ich habe noch keine Schrankwand hier rausgetragen. Eine nette Geschichte. Ja, ich bin's, Martin. Gib immer Tom. Pass mal auf, bei mir waren diese Typen mit diesem Interview. Die haben mir ein paar Sachen vorgespielt. Was du denen so erzählt hast. Ja und? Ist mir scheißegal, wie du dich aufspielen willst, was du dich für einen Mythos errichten möchtest, wer du bist da in deinem kleinen Häuserblock. Mir ist das egal. Aber, pass mal. Ja, ich hab's auch gehört, klar. Keine Ahnung, was die wieder machen. Pass mal auf, ich glaube, du weißt nicht, in was für einer Position du bist, oder? Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann bist du abgeschnitten in deinem Scheißhaus. Ich habe immer wieder, denke ich, Moment mal, ist das mein Mantel oder was? Oder sind das gerade meine Kochtöpfe? Also das, ich weiß es nicht, kann es dann natürlich schlecht beweisen. Also bisher konnte es nicht. Es ist nur manchmal so ein Déjà-vu oder sowas, dass ich denke, Moment. Wir haben vorhin gesagt, wir sind Mittler, Vermittler zwischen der einen und der anderen Seite. Ne? Und wir versuchen, Bedürfnisse der einen Seite zu befriedigen, als auch der anderen Seite. Und das ist unser Business. Das ist wirklich wichtig. Das, wo du nicht mal drankommst. Es geht um spezielle Dinge, die nur für bestimmte Personen einen Wert haben. Ich habe dann letztendlich eine Quelle aufgetan. Und jetzt morgens, wenn ich aufstehe, mache ich mir einen Kaffee und gebe ihr ein Stück Fleisch. Von dem Lieferanten. Wir dulden in der Zone keine Schmuggelei und werden da auch rigoros gegen vorgehen. Der Job muss gemacht werden. Es muss diese Brücke, die muss unterhalten werden, die muss bleiben. Und das ist unser Geschäft, wie gesagt. Wenn wir es nicht machen würden, würde es jemand anders machen. Das Geschäft mit der Not der anderen Menschen. Unsoziale Elemente, Versicherungsbetrüger und Infektionsverschleierer sollen ebenfalls aus dem Volkskörper entfernt werden. Ja? Ja, pass auf, ich hab dir doch gesagt, es kommt vielleicht... Na, erzähl mir jetzt keine Geschichten. Nein, Micha, nein, möchte ich überhaupt nicht hören. Du musst einfach mal ein bisschen Geduld haben, pass auf. Nein, was? Pass auf, abgemacht war gestern. Ist heute, heute ist heute, ja. Du kriegst das Geld. Erst die Kohle, dann die Ware. An die Fresse. Ich brauche die Ware und du brauchst dein Leben. Was ist los? Ja? Wollen wir alle drohen oder was? Pass mal auf, Micha. Denk mal drüber nach. Pass mal auf, du Fascho. Ich schieße dir eine Kugel genau zwischen die Augen. Scheiße. Dann schneide ich dich in Stücke. Es ist fast nichts mehr da. Und dann verzicke ich das. Es ist fast nichts mehr da. Und wenn du mir den nicht lieferst, dann komme ich vorbei. Und dann... Dann komme ich zu dir. Du hast wieder was eingenommen, du Arsch. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Halt's mal ruhig, Mann. Wie soll ich sagen, der Alltag, also was seitdem unser Alltag ist. Wir sind hier in der Rhein-Arena untergebracht mit vielen, vielen anderen Menschen. Also man hat da keine Privatsphäre. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben so, das sind ein paar Quadratmeter. Ich glaube, dieser Vorfall hat durchaus auch, ich will nicht sagen positive Nebeneffekte, denn es ist einfach eine schreckliche Zeit, in der die Menschen dort leben. Also das ist einfach das, was ich hier mache jeden Tag. Irgendwie eine Normalität für die Kinder herstellen, dass man jeden Tag irgendwas zu essen hat, was Warmes auch einmal. Aber der positive Nebeneffekt, wenn man so will, ist wahrscheinlich, dass die Menschen in der Rhein-Arena näher zusammenrücken, sich helfen, sich unterstützen und einfach füreinander da sind. Und wenn das etwas ist, was wir aus dieser Situation alle mit herausnehmen, dann wäre das eine gute Veränderung für die Gesellschaft. Die Menschen werden ja wieder systematisch zu Opfern gemacht und natürlich stecken sie dann auch in der Opferrolle und reagieren wie Opfer. Ganz klar. Nee, die Menschen auf der anderen Seite sind mir zutiefst zuwider. Das kommt mir manchmal schon vor wie eine eigene Rasse. Ich wollte uns alle einmal kurz beglückwünschen, weil wir hier sind und weil wir Bock haben, zusammen Dinge zu besprechen. Hello Alaf ist eine Strömung, die wir durchaus ernst nehmen und die wir deswegen auch mit an unseren Gesprächstisch geholt haben. Die Regierung ist mit uns nicht einverstanden. Die Regierung will nicht, dass wir an Schlagkraft gewinnen. Und auch gerade wenn sie Leute mit hineinbringt, die uns davon ablenken, das zu tun, was wir eigentlich tun sollen und auch diese Streitereien irgendwie noch fördern. Wir unterwandern nicht legitime Strömungen. Wir haben aber ein Interesse daran, genau zu wissen, was passiert und wer welche Interessen verfolgt. Es gibt einen Konflikt zwischen Pro-Alaf und Hello-Alaf und der ist offenkundig. Wir stellen immerhin die Systemfrage und da ist die Regierung wie Pro-Alaf nicht mit einverstanden. Wir sind schon ein ganzes Stück weiter wie vor einem Jahr, aber wir haben immer noch keine echte Demokratie und vorher wird diese Revolution noch kein Ende finden. Also für mich hat der Staat ganz klar gepennt. Und zwar haben die von Anfang an Hello Alaf komplett unterschätzt und verharmlost und gesagt, hey, es ist alles nicht so. Nein, genau das ist das Problem. Wir brauchen ganz klar eine Stärkung des Sicherheitsapparates in unserem Land. Wir müssen einfach Hand in Hand gehen mit dem Militär. Weil wir wissen, was bei uns abläuft, wer wie wo steht. Ohne uns haben die keine Chance. Weil der Staat wird durch eine Partei wie Pro-Alaf ja eher noch geschützt als durch eine Bewegung wie unsere, die eigentlich fordert, dass der Staat aufgelöst wird. Pro-Alaf kommt mit so ganz mit so Zielen und Aussprüchen daher, die irgendwie jeder Zweite wahrscheinlich mal so unterschreiben würde. Und unter diesem Deckmantel gemäßigt Konservativen lauert aber einfach mal eine radikale Strömung, die nichts anderes ist, wirklich nichts anderes ist, als eine radikale Bürgerwehr. Am Ende geht dann eine riesen Hexenjagd los, in der jeder mit dem Finger auf den anderen zeigen kann. Und das kann so schnell außer Kontrolle geraten. starten. Also wir können Pro-Alaf müssen wir auf jeden Fall verhindern, weil das, was danach kommt, wird der totale Militärstaat sein, in dem keiner mehr Rechte hat. Die Resonanz in der Bevölkerung zu Pro-Alaf ist eigentlich überwältigend. Das haben wir so in der Form nicht erwartet. Ja, die Leute rennen uns quasi die Tür ein. Die wollen mitmachen. Die wollen dabei sein. Die wollen sich abgrenzen gegen die anderen. Die wollen das. Die denken, ja, endlich haben wir eine Stimme. Endlich können wir auch, werden wir mit ins Boot geholt und mitgenommen. Und ich muss sagen, das ist auch irgendwie, wir sind auch stolz. Wir sind in jedem Fall darauf angewiesen, dass uns Menschen unterstützen und dass es ehrenamtliches Engagement gibt. Wir sind aber nicht darauf angewiesen, eine bewaffnete Bürgerwehr zu haben, die Straßen letzten Endes unsicher machen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Naja, also wenn es hart auf hart kommt, dann ist das ja auch mitunter Notwehr. Ne? Dann kann man auch mal töten. Ich würde das auch nicht töten nennen. Wenn du Wir töten ja keine Menschen. Also aus meiner Sicht töten wir keine Menschen, wenn da mal was passiert. Wenn es hart auf hart kommt, machen wir natürlich auch nicht davor halt, so einen anderen auch mal aber keine Menschen. Ja. Kerstin, ganz ruhig. Ich kann nicht was erfinden dagegen. Einfach so, die erfinden aus uns allen Scheiß, um alles zu reden. Künstler geht nicht mir was auf, es wird verdammt normal, das ist doch nicht nur schwer. Ich meine, du hast eine absolute Macht. Du hast, auf der einen Seite hättest du so einen Virus, den du irgendwo freisetzen könntest. Und dann hättest du noch mehr Macht, wenn du gleichzeitig das Gegenmittel besitzt. Du bist mein Arsch auf Reis, was erfinden! Also wenn man damit keine Kröten verdient. Also mit ihrer Sauberkeit, da passe ich sehr auf. Also, da muss ich sagen, das ist mir wichtig, dass sie das eben nicht macht. Dass sie das nicht macht, was die anderen machen. Der Verdacht der Infizierung, der soziale Tod, das hängt ein bisschen natürlich jetzt auch vom Verhalten der Menschen ab. Man kann es ihnen nicht übel nehmen, dass sie ängstlich sind. Wir haben Nordrhein-Westfalen in unterschiedliche Parzellen eingeteilt, damit sich das Virus eben nicht einfach so ausbreiten kann in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir wissen genau, wer sich wo wann befindet und haben dadurch einen genauen Überblick der Anzahl der Infizierten. Wir haben Sammelstellen eingerichtet, wo wir die Infizierten auch medizinisch betreuen. Da greifen wir auf die Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Von den Hochbunkern werden die Infizierten in den Godorfer Hafen gebracht. Dort gibt es eine Sammelstelle, die Infizierten dann mit dem Schiff auf dem Wasserwege den Rhein in Richtung Helgoland bringt. Die Schiffe, sie werden im Volksmund gerne Narrenschiffe genannt. Für uns sind das natürlich keine Narrenschiffe. Es ist aber ein Gefahrguttransport, ein Gefahrgut aus dem Grund, weil das Virus eine Gefahr für die Menschheit eben darstellt. Mach den Deckel hoch, warte. So, und jetzt. Nicht wieder vorher. Gut, setz dich. Sehr gut. Ja, gut. Die Hände bleiben oben, die Hände. Also die Methoden, die das Ministerium für innere Sicherheit und Verbraucherschutz anwendet, sind in Bezug auf die Quarantäne der Leute auf jeden Fall dringend erforderlich. Die Regierung hat ihre eigenen Interessen, warum sie dieses Serum nicht reproduzieren möchte. Hände weg, nicht wieder essen, nein, nicht wieder essen. Die Hände bleiben oben. Hier, komm. Ah. Alles klar. Anna Trägekötter, leitende Ingenieurin der Kölner Wasserwerke, äußert sich zu der Virusverseuchung des Rheinwassers. Da erkranken jetzt alle Leute. Die Viren gehen natürlich irgendwie über die Exkremente in den Kanal. Das Wasser fließt ja immer nur bergab. Das heißt, es gibt Punkte in Köln, wo das Wasser wieder hochgepumpt werden muss. Und vor so einer Pumpe, wenn dann da drei Leichen das verstopfen, dann wird es natürlich blockiert, das Wasser staut zurück im Kanal und dann ist irgendwo wie so ein Überlauf. Und dann wird das Wasser hineingeleitet. Und dieser Akutzustand, das war eigentlich das größte Problem. Bis wir erstmal die ganzen Leichen da raus hatten, ist einiges an virenbelastetem Material im Rhein gelandet. Das hat leider dazu geführt, dass es wesentlich mehr Infizierte gegeben hat, als es hätte geben müssen. Was bedauern wir natürlich sehr. Wir haben inzwischen aber, wenn man so will, das Zepter übernommen und koordinieren die Dekontamination des Wassers, sodass man zum jetzigen Zeitpunkt aber sagen kann, es ist wieder sicher, wir können es trinken. Wir haben eine Langzeitstudie und die letzten Ergebnisse stehen halt noch aus. Aber es sieht im Moment so aus, als hätten wir da hervorragende Ergebnisse und könnten in den nächsten 2 Monaten das Trinkwasser dann wieder freigeben. Das deutsche Wasser ist virusfrei. Ja, du kannst ja mal ins Badezimmer gehen und mal gucken, ob da aus dem Wasser ein Wasser rauskommt. Selbstverständlich würden meine Familie und ich dieses Trinkwasser trinken. Also wir trinken auf keinen Fall irgendwas von unserem Bruder. Ich hab aufgepasst. Mich hat's nicht erwischt. Nein. Ich hab hier reihenweise Nervenbrüche, Nervenzusammenbrüche und Wutanfälle und alles mitgekriegt. Und dann weiß man natürlich erstmal nicht, ist das einfach hier eine Reaktion oder ist das ein Infizierter? Also, was mir immer total hilft, ist, wenn ich die Augen sehen kann. Ja, in den Augen sieht man das ganz genau. Also ich hab das noch nie erlebt, dass ich an den Augen erkannt hätte, ob jemand infiziert ist oder nicht. Also, ich meine, wenn es richtig fortgeschritten ist, schon. Also, wenn einer auf dich losrennt, ich meine, die Augen sind nicht ganz normal, oder? Nichts ist gut. Ich habe auch schon Leute gesehen, die waren besoffen oder haben sich was eingepfiffen. Oder. Naja, aber du hast natürlich in der Zone jetzt nicht mehr Leute rumrennen, die zugedröhnt auf der Straße rumrennen. Nein, das habe ich doch gar nicht gemeint. Nur ich habe nur gemeint, dass man das nicht einfach so erkennt, wenn jemand infiziert ist. Also ich bitte dich. Ja, also hat schon was damit zu tun, wie früher jemand zugedröhnt war oder wenn jemand zugedröhnt ist. Das war nur ein Beispiel, verdammt. Ich habe nur ein Beispiel erzählt. Nein, ich meine jetzt ich habe nur ein Beispiel erzählt, wie man das... Ja, ist okay. Habe ich was gesagt? Nein. Wolltest du dann halt die Schraube? Gut. Hey, ja. Ja. Schön. 7, 8, 9, 10. Das geht doch alles. Ja. Wir müssen doch nach den Werten des Humanismus kämpfen. Und wenn es ein Problem gibt, dann müssen wir zusammen eine Lösung dafür finden. Aber doch nicht, indem wir auf so eine Gruppierung einschlagen und die Menschen verurteilen zu einem Schicksal, das ich mir nicht mal ausmalen möchte. Es sind Menschen immer noch. Man kann nicht einfach, wenn einer sich irgendwie schräg verhält oder so, sagen, der Junge ist infiziert. Der hat einen Virusintus. Das geht doch nicht, ne? Und ich meine, wo kommen wir da hin? Ist jemand irgendwie zufällig halt scheiße drauf, hat ihren Blick oder sowas und was wird da über den Haufen geschossen oder die Kehle durchgeschnitten oder in den Sack gesteckt? Ja, ist passiert, oder? Klar. Natürlich. Mann Gottes, ey. Ich sag dir eins, wenn einer auf dich zukommt und dir in die Gurgel beißen will, dann kannst du sagen, okay, der Junge, der hat ein Virus, ne? Der ist infiziert, aber ich finde das unverschämt. Ich finde das unter aller Sau, finde ich das. Ich meine, dieser Virus, der geht der Arsch vorbei. Ich will den nicht und dann kriege ich ihn auch nicht. Ich habe ihn nicht, ich will ihn nicht, ich kriege ihn nicht. Aus der Frage. Ich bin's, Martin. Das wird jetzt schlimmer. Ja, mit Paul wird's schlimmer. Der ist infiziert auf alle Fälle. Ich würde ihn erschießen. Ich will mich doch nicht selber in mich reinstopfen. Ich kann mich doch nicht. Das, was passiert in dem Menschen, der infiziert wurde, ist quasi eine Allegorie auf das menschliche Dasein vor der Katastrophe. Wir kaufen, wir verkaufen, wir konsumieren, wir werden reguliert, wir verdauen ständig, wir verdauen und wir wiederkäuen alles Postmoderne und wir scheißen und wir fressen. Und das ist das Schlimmste, dass das mit dem Menschen passiert, wenn er infiziert ist. Er frisst seine eigene Scheiße. Und dann kommt er so sehr auf den Geschmack, weißt du, er kommt so sehr auf den Geschmack, seine eigene Scheiße zu fressen, weil das das Einzige ist, was ihn noch mit dem Leben vor dieser Katastrophe verbindet. Er will die andere Scheiße auffressen und nicht nur die Scheiße, er will den ganzen Menschen fressen, er will ihn begreifen. Aber es ist zu spät einfach. Ja, wir mussten die Infizierten kategorisieren. Wir haben sie in zwei Kategorien eingeteilt. Betroffene oder Infizierter erster Ordnung. Das sind diejenigen, die gerade erst frisch infiziert sind, die noch ansprechbar sind, die uns dann somit auch das Einverständnis geben können, dass wir sie zu medizinischen Zwecken heranziehen können und auch Medikamente an ihnen ausprobieren können. Dann gibt es darüber hinaus Infizierte der sogenannten zweiten Ordnung. Das sind Infizierte, die sich schon in einem Stadium der Fäkalorientierung befinden. Für diese Infizierten können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr viel tun. Wir können ihnen, solange wir kein Gegenmittel haben, nicht helfen. Wir können nur versuchen, ihr Leiden zu minimieren. Das versuchen wir nach Kräften und das versuchen wir mit allem, was uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Gott, Gott, Gott. Was redest du da? Du hältst mir nicht rein, was so eine Scheiße ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist unglaublich. Das war hier noch nie so. Das ist ja so süß. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den Rheinzonen-Report jetzt größtenteils abgeschlossen haben. Wir haben im Ablauf der Kläranlage über Wochen auch mit hohen Viruszulaufkonzentrationen keinen Virus mehr nachweisen können. Die Problematik liegt in der Uferzone. Also im Rahmen der Untersuchungen vom Rheinzonen-Report ist uns halt aufgefallen, dass im Laufe des letzten Jahres das Virus, während es da in den Sedimenten vom letzten Hochwasser schlummerte, irgendwie mutiert sein muss. Es ist aber ein bisschen seltsam. Also es sind wirklich sehr viele Fröschchen und Kröten oder vielleicht sind das alles Kröten, ich weiß es nicht. Was gesichert ist, ist, dass sich das Verhalten der Kröten deutlich geändert hat. Dass die, wie gesagt, komplett orientierungslos sind, dieses Paarungsverhalten extrem angestiegen ist, die legen sehr viel mehr Eier, die laufen nicht mehr dahin, wo sie herkommen, zum Teil ja, zum Teil woanders, deutlich weiter. Und das birgt natürlich eine Gefahr, die wandern über Kilometer und oder wir können gar nicht beurteilen, wie weit die wandern und wohin die wandern. Und die werden überall das Virus mitschleppen, die werden von Autos überfahren, irgendwo hingeschwemmt in den nächsten Tümpel. Man weiß nicht, wie die Mutation auf andere Tiere übergeht, wie die reagieren, ob irgendwelche Wandervögel, die Kröten fressen, infiziert werden und dann statt nach Afrika, nach Alaska fliegen. Es ist eine Katastrophe. Wir wissen nicht, was passiert. Was wir jetzt nicht brauchen, ist jemand, der hier Panik verbreitet. Wir brauchen niemanden, der den Menschen sagt, oh Gott, es ist alles ganz schrecklich und es wird noch viel schlimmer. Lassen Sie uns ganz genau angucken, was wir wissen und was wir nicht wissen und uns dann darauf konzentrieren, was wir wissen. Wir wissen, dass es eine Mutation gegeben hat und dass die Kröten davon befallen wurden. Wir wissen in der Tat nicht, und das ist auch die Essenz der Aussage von Frau Trägekötter, wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hat. Wir wissen nicht, wie sich das Virus weiter verbreiten kann. Insofern müssen wir uns darauf konzentrieren, was wir wissen. Und Sie glauben jetzt, hängen Sie schon mit dem Arsch tief in der Scheiße. Da haben Sie aber gewaltig getäuscht, Frau Kontermann. Sie haben die Spitze des Eisberges noch gar nicht gesehen. Wir retten die Kröten, weil wir denken, es kann nicht sein. Es wird wieder nur irgendein Schuldiger gesucht, irgendein Skandal, Fingerzeig. Das ist schuld, das ist schuld. Das haben wir ja ganz schön in Köln gesehen. Die Kröten können nichts dafür. Was ist das denn davon? Da kommt eine Ente an, die Fröschchen sind alle wieder da und die Kröten und so weiter. Aber da kommt jetzt gerade eine Ente an, versucht einen ganzen Frosch runterzuschlingen. Das sieht ekelhaft aus. Ah. Und was? Moment mal, die Frösche gehen jetzt... Siehst du das? Die Frösche gehen da irgendwie auf die Ente los. Ich versuche mal da runterzukommen. Das gucke ich mir aber echt nicht länger an, ey. Schluss mal! Moment mal! Wir wissen, es hat Mutationen gegeben. Wir wissen, die Kröten sind infiziert. Insofern sollte jeder, der mit einer solchen Kröte in Berührung kommt, sehr, sehr vorsichtig sein und sich genau beobachten. Und sobald er irgendwelche Anzeichen an sich selber sieht, dass es zu Veränderungen kommt, bitte sofort den Arzt aufsuchen. Rein, weil du weißt auch nicht, irgendwie, die sind jetzt auf die Ente losgegangen. Das hast du gesehen, ne? Aber ich hatte auch das Gefühl, irgendwann, die gehen auf mich los. Wenn... Moment mal! Die springen mal an und... Ah, nee, Robin! Weg hier! Guck dir nicht an! Ich meine, die sagen zwar, es geht eine Gefahr von den Kröten aus, aber ich glaube da einfach nicht dran. Und nochmal wenden wir uns an Tom Häuser und rufen ihn dazu auf, dass er sich bitte mit uns in Verbindung treten soll. Das Ganze hat sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt eine Krise unbekannten Ausmaßes. Wir haben eine Krötenkrise und wir brauchen Tom Häuser, um herauszufinden, um welches Virus handelt es sich hier. Nochmal, ich höre so oft die Frage, ob ich tatsächlich der Verursacher dieser Katastrophe bin. Die Frage ist obsolet. Sie macht auch gar keinen Sinn. Entscheidend ist, dass wir sehen, was dadurch entstanden ist. Wenn ich euch jetzt sage, ich war's, das nutzt euch nichts, gar nichts. Ihr könnt mich aufhängen, ihr könnt mich verbrennen, ihr könnt mich zu den anderen machen, ihr könnt mir eine Kröte zu fressen geben oder einen Storch brutzeln, ja? Genieß es, schau zu. Es ist hier, es passiert jetzt. Ich bin völlig weg, ich bin gar nicht da. Achtung, es folgt eine Katastrophenmeldung des Superministeriums für Innere Sicherheit und Verbraucherschutz. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, bitte verlassen Sie Ihre Wohnungen nicht, halten Sie Türen und Fenster geschlossen, lassen Sie niemanden herein, den Sie nicht kennen. Wir werden weiterhin unser Möglichstes tun, Ihnen zu helfen. Alles hört auf und dann bleiben so ein paar Gedanken bleiben übrig. Und dann denke ich manchmal einfach, das klingt so bescheuert, aber dann denke ich, gut, dass meine Wohnung, dass ich die so schön hinterlassen habe. Als ich weggegangen bin, war sie schön. Als ich weggegangen bin, war sie schön. Unser Zuhause. Alaaf, ein Hörspiel von Jochen Langner und Ralf Hamann. Es sprachen Holger Schulz, Michael Tschekoch, Martin Bross, Paul Fastnacht, Alexandra Dittmann, Nadine Grippekoven, Anja Niederfahrenhorst, Kerstin Kramer sowie der Joker, Eva Lechthaler, Bruno Winzen, Anja Herden, Karl-Heinz Serbe, Lutz Günermeier und Julius Langner. Montage und Mischung Ralf Hamann. Mastering Achim Fell. Aufnahmen und Regie Jochen Langner und Ralf Hamann. Mit besten Dank an Gerd Nesken.